ihr hört, Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 33 mit Sister Rosetta Tharpe, Wilson Pickett, Brother John Sellers, Roy Hamilton, Elvis Presley, Chet Atkins, Grant Gordy und Ross Martin, Jerry Douglas im Trio mit Mike Aldridge und Rob Ikes, Artie Shaw, Elvin Jones, Gary Burton und Larry Curiel, The Velvet Underground, The Creation, Status Quo, Dave D. Dozy, Bicky McIntitch und Mahalia Jackson. Louis, eine Aretha, einen Elvis oder eine Ella gab, so gab es auch nur eine Mahalia. Den Nachnamen konnte man sich da in der Regel sparen, weil sonst so jeder wusste, wer gemeint war. Mahalia Jackson, 1954, Walk Over God's Heaven. Und wenn sich Mahalia Jackson jemals entschlossen hätte, doch weltliche Musik zu singen und aufzunehmen, dann wäre die Soulmusik schon einige Jahre früher erfunden worden bzw. etabliert gewesen. Aber Mahalia Jackson war natürlich nicht die einzige großartige Gospelsängerin, die es in den 40er, 50er und 60er Jahren gab. Sister Rosetta Tharpe setzte noch einen drauf und spielte elektrische Gitarre. 99 and one half won't do. Da kann man mal sehen, wie nah doch Gospel und Soul zueinander stehen. Gut 10 Jahre später nahm Wilson Pickett den Titel sozusagen als Inspiration und gab eine weltliche Version von 99 and one half zum Besten. Brother John Sellers Something Strange is Going On aus dem Jahre 1959 mit Mickey Baker an der Gitarre. Something Strange is Going On, das hätte wahrscheinlich auch Mahalia Jackson gesagt, denn John Sellers war ein Gospel-Protégé von ihr und sie war ja nicht davon so sehr begeistert, dass Gospel-Sänger ins Pop-Geschäft oder ins Rhythm and Blues-Geschäft abdrifteten. You said it wouldn't do. I'm praying hard. Oh! gone wrong. What's going on, Brother John? My woman's trying to leave this town. Woo. And I'm about to lose my happy home. Something strange going on wrong. Oh, something strange is going on wrong. Tell me about it, Brother John. Tell me about it, boy. My woman's trying to leave this town. And I'm about to lose my happy home. Well, I brought you from the country, babe. You come here to town. Now you ain't doing a thing but just running around. But oh, woman's trying to leave this town. I'm about to lose my happy home. Oh, something strange is going on wrong. Oh, yeah. Tell me what it is. My woman's trying to leave this town. And I'm about to lose my happy home. Well, I worked hard for you, woman. You got the best of my years. Now my reward's a wet pillow. Drown it in tears, but there's something strange going on wrong. My woman's trying to leave this town. I'm about to lose my happy home. My woman's trying to leave this town, and I'm about to lose my happy home. Die folgenden beiden Sänger, Roy Hamilton und Elvis Presley, waren natürlich auch sehr vom Gospel beeinflusst. Wir hören beide mit ihren Versionen von I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You. Roy Hamiltons Version ist das Original. Elvis Presley Version, die Coverversion. Und ein gutes Beispiel dafür, dass Elvis Presley nicht bloß die Platten und die Gesangsstile der schwarzen Vorbilder nachäffte. Nein, die Stücke unterscheiden sich doch vom Arrangement. Während die Version von Roy Hamilton ein Viervierteltakt ist, ist die Elvis Presley-Version nicht nur schneller gespielt, sondern à la breve gespielt, also eigentlich ein Zweihalbetakt. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. If you'll ever say goodbye, if you're ever even fine, I'm gonna sit back down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mama, tell my papa too, so they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. Love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna sit right down and cry over you. I wanna tell my mama, tell my papa too, oh, they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I wanna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you war auf dem Debütalbum von Elvis Presley 1956 und auf diesem Album war unter anderem auch der Gitarrist Chet Atkins zu hören, den wir jetzt mit Pickin' Nashville aus dem Jahre 1967 hören. Rand Gordy spielte 6 Jahre im Quintett des Mandolinisten David Risman, während Gitarrist Ross Martin ein Bachelor of Music in Jazz hat. Ja, so weit ist es mit Jazz schon gekommen, aber irgendwann etabliert sich alles oder es verschwindet oder es geht in den Untergrund. Die letzten beiden Sachen sind mit Jazz bekanntlich nicht passiert. Aber all das tut der Musik von Grant Gordy und Ross Martin keinen Abbruch. Sie sind ja beide auch keine ausschließlichen Jazzgitarristen, sondern lieben Bluegrass genauso. Wir hören Dear Old Dixie aus dem Jahre 2016. Thank you. 2012 trafen sich drei Dobro-Spieler der Sonderklasse, die auch über ihren Tellerrand immer hinausschauten: Jerry Douglas, Mike Aldridge und Rob Ickes oder Rob Ickes. Ich weiß immer noch nicht, wie der Mann ausgesprochen wird, beziehungsweise wie der Nachname von ihm ausgesprochen wird. The Perils of Private Mulvaney. Wir springen zurück vom Jahr 2012 in das Jahr 1940. Artie Shaw's Gramercy 5 mit Al Hendrickson an der Gitarre und Billy Butterfield an der Trompete. Special Delivery Stomp. Die Gramercy 5 waren ja die Band in der Big Band von Artie Shaw, also die kleine Besetzung, wo er gerne mal experimentierte und auch mal ein Cembalo erklingen ließ statt eines Pianos. Der Schlagzeuger Elvin Jones wird ja immer mit John Coltrane verbunden. 1972 war John Coltrane allerdings schon 5 Jahre tot, als Elvin Jones mit seiner Band Round Town aufnahm. 4 Jahre davor das Gary Burton Quartett Wrong is Right. Ja, Wrong is Right, das sagen viele. Manchmal stimmt das sogar, aber eben auch nicht immer. Da will ich nicht weiter drüber philosophieren. Aber ich möchte noch erwähnen, dass im Gary Burton Quartett Larry Coryell die Gitarre spielt. Thank you. Nahm im Laufe seiner Solokarriere auch einige Velvet Underground-Stücke wieder neu auf, unter anderem I Can Stand It 1972. Wir hören allerdings die Velvet Underground-Version aus dem Jahre 1969. Auf die US-amerikanische Band Velvet Underground folgen drei Bands aus Großbritannien aus den 60er Jahren: The Creation, Painter Man, Status Quo, Ice in the Sun und Dave D. Dozy, Becky McIntitch, Hold Tight. Alle drei Gruppen traten irgendwann mal im Bremer Beat Club auf. Dave D. war sogar mal eine Zeit lang Moderator dort, neben Uschi Nerke. Zu einer Zeit, als die meisten Fernsehsendungen noch in Schwarz-Weiß ausgestrahlt wurden und in Farbe etwas Besonderes war. Heute ist es ja umgekehrt. Für Filmschaffende ist es seit Jahrzehnten ja schon teurer, einen Film in Schwarz-Weiß zu produzieren als in Farbe. Wie hieß es doch vorhin? Wrong is right oder vielleicht ist auch right wrong. Und Black and White, das neue In Color. In den 50er Jahren war ein Schwarz-Weiß-Film also eher eine B-Filmproduktion oder eine nicht so teure Produktion, während Farbfilme immer etwas Besonderes waren. Schwarz-Weiß konnte man damals auch in der Glotze haben. Da brauchte man nicht ins Kino zu gehen. Und so genossen diese vier Gruppen auch eine unterschiedliche Einschätzung heute wie damals. Die kommerziell erfolgloseste Gruppe, The Velvet Underground, dürfte heutzutage den höchsten künstlerischen Stellenwert haben, während Dave D. Becky McIntitch, eine kommerziell sehr erfolgreiche Gruppe, bei einigen Pop- und Rockfans nur ein Naserümpfen auslösen wird. Ähnliches gilt bestimmt auch für Status Quo. Comic books, dirty postcards. Forget the Dave D. Dozy, Big Jim McIntitch beendeten Framats musikalisches Fundbüro. Ja, jetzt kommt der Abspann. Ich, Frank Matthias, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.